vergessen. Hast du vergessen, um zu fallen? Gehst du 20 Mal aufs Klo und kommst immer breiter wieder. Du säufst heimlich irgendwo. Hast du vergessen umzufallen?